lässt den schweren Schatten weichen, die Licht im Morgen frühe Tagt. So hat dies alte Zeichen uns am Väternest gesagt. Die Schatten weichen, ruft uns wieder dieses Zeichen in unserer Not. Der Tag bricht alle Stürze nieder, die treuesten Kämpfer auch im Tod. Sonnenbanner wehe voran der jungen Schar. Sei ihnen geleit und trotz der Gefahr. Sei treu dem Zeichen, ohne jemals zu weichen. Sonnenbanner wehe, trotz der Gefahr. Trotz der Gefahr. Unsere Brüder warten des neuen Tags, der uns begann. Bald werden von den Türmen wehen die Banner über deutschen Gaun. Bald werden wir am Lichte stehen und in deutsche Zukunft schauen. Sonnenbanner wehen voran der jungen Schar. Sei ihnen geleit und trotz der Gefahr. Sei treu dem Zeichen, ohne jemals zu weichen. Sonnenbanner wehe, trotz der Gefahr. Trotz der Gefahr. Den Gott uns führt, den nichts uns wehrt. Das Sonnenbann ist unser Zeichen, das über Kampf und Not uns lacht. Die letzten schweren Schatten weichen, die Sonne hebt sich aus der Nacht.